Thank you.

8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Können Sie uns sagen, was Sie eben gehört haben? Das ist ja lächerlich. Wir haben nichts gehört. Das Geräusch hat 80 Zoll. Wir haben uns wirklich nicht sagen. Thank you.